herzlich willkommen zum Uncast Episode 146. Das Gesetz der Serie heißt es heute. Und mir fiel da das ist überhaupt nicht schwer, heute Titel zu finden, denn ja, es geht in den Themen um das Samsung Galaxy S4. Ja, und dann wieder jede Menge News. Ja, und ja gut, S4. Ja, ist die vierte Ausgabe. Viele sind enttäuscht, dass es eben so ähnlich aussieht wie das S3. Gut, es ist schon an der Seite ein bisschen anders, aber es sieht halt designmäßig ziemlich identisch aus und viele finden das eben gar nicht so toll. Auf der anderen Seite ist es natürlich so eine Sache, das S3 war ziemlich erfolgreich und da hat verständlicherweise Samsung natürlich Angst gehabt, durch ein Design eventuell wieder Probleme zu bekommen mit den Nutzern, dass dann zum Beispiel dass zwar das Telefon gut ist, aber das Design eben nicht gefällt. Ja, und das wäre ja schlimm. Deswegen hat da Samsung eben probiert, das da auf die sichere Nummer zu spielen. Eigentlich wollte der Markus für heute einen etwas genaueren Test mal machen vom Samsung S4. Ich hoffe, lieber Markus, du lieferst noch einen Test von dir nach. Ich hatte jetzt nur Gelegenheit, mal relativ kurz das S4 von ein paar Tagen zu benutzen, ja, und deswegen kann ich auch nur so mein erster Eindruck, der erste Blick sozusagen, den ich auf das Gerät geworfen habe, von mir geben. Insgesamt finde ich, sieht das Handy ja so aus, oder fühlt sich so an wie eben auch das Samsung Galaxy S3. Neben der kleine Aluminiumrand ist nett gemeint, aber hat jetzt nicht viel Veränderungen mit sich gebracht. Ja. Die Displayqualität ist meiner Meinung nach extrem gut. Die sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Ja. Es ist auch kein Farbstich mehr vorhanden, wie man das vielleicht von so einem AMOLED-Display gewohnt wäre. Nein. Dieses Display kommt ohne diesen Farbstich aus, können wir also auch sehr gut. Ich bleib erstmal noch bei den weiteren Hardware-Dingern. Die Kamera gefällt mir ebenfalls sehr gut und diese Double-Foto-Funktion, also bei der man quasi die Front-Facing-Kamera in das Bild von der normalen Kamera einblenden kann, finde ich einfach genial. Ja, das habe ich sofort ausprobiert und das hat mir sofort so wahnsinnig Spaß gemacht, ja. Irre. Und man kann es nicht nur jetzt mit einem in einer Art einblenden lassen, zum Beispiel mit dieser Briefmarke, die man immer sieht, sondern beispielsweise auch in so einem Verwischeffekt, also so ein Rand außenrum, der so langsam in das andere Bild übergeht. Ja. Sehr schön gemacht und noch andere Effekte kann man da zum Überblenden oder zum Einsetzen dieses Bildes verwenden. Man kann die Größe einstellen, wie groß man die Front-Facing-Kamera da reinsetzen will. Und so weiter. Also das gefällt mir sehr gut. Die Auflösung, klar, da gibt's nichts dran zu deuteln. Das ist sehr, sehr toll. Ja, die 13 Megapixel ist einfach merkbar und es ist deutlich besser als in den anderen Telefonen. Ich habe hier auch wegen der Kamera, ja, hier ein Vergleichsbild verlinkt von Fandroid und ja, das sieht man mal, es gab die Diskussion HTC 4 Kamera mit 4 Megapixeln, ja, Megapixel ist nicht alles und das sind ja diese neuen Ultrapixel, da wird es einfach, ist da nicht notwendig, dass man so viel Pixel hat, ja. Guckt euch einfach die zwei Bilder an und dann seht ihr, warum Pixel eben manchmal doch ausschlaggebend sind. Also Aufschriften, ja, auf dem Bild beispielsweise an, sagen wir mal, Autokennzeichen oder beachtet mal hier bei diesem Vergleichsbild ist auf der ganz linken Seite, also ungefähr in der Mitte des Bildes, ja, ungefähr so ein gelbes Verkehrsschild, wo ein Fußgänger drauf abgebildet ist. Das kann man auch recht gut erkennen hier beim S3, beim S4, bei dieser Kamera mit 13 Megapixel. Und schaut euch mal diese gleiche Stelle an mit dem HTC-Bild. Es ist gar nichts mehr zu erkennen. Das Schild ist gar nicht mehr vorhanden. Das ist nur noch ein leicht gelblicher Punkt, ja, und das war's. Ja, und genauso kann man das sehen, wenn man da zum Beispiel die Autokennzeichen lesen will oder was so auf den Schildern steht, ja, und dann sieht man das sofort, den Unterschied. Da kann man hier auf dem S4-Bild das deutlich noch erkennen, während das auf dem anderen mit der 4-Megapixel-Kamera des HTC One eben gar nichts mehr zu erkennen ist. Ja. Also da ist es eben so, dass diese große Anzahl von Pixel eben deutliche Vorteile bringt gegenüber diesen Ultrapixel-Kamerasystemen. Aber, und das muss man wieder dem HTC One zugute halten, in schlechter Beleuchtung für nahe Objekte ist es sicherlich ein guter Ansatz, ja, weil die dann etwas lichtstärker sind. Gut, das musste ich allerdings loswerden, weil das war ein wichtiger Punkt für mich, ja, den ich da sehe, weil eine Kamera ist für mich ausschlaggebend. Wenn ich ein Bild mache, dann muss das auch noch beim Reinzoomen, müssen noch Details erkennbar sein, schon kann ich damit nichts mehr anfangen. Also der erste Eindruck hardwaremäßig ist relativ positiv, wenn einem das Design eben zusagt. Mir ist das Design S3, S4 relativ wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein so Design-Junkie. Ja. Optisch gibt sicherlich Schöneres. Ja. Was mir negativ aufgefallen ist, ist das TouchWiz, ja, das neue TouchWiz offenbar. Muss ehrlich gestehen, ich kann nicht genau sagen, ob das jetzt bei älteren TouchWiz-Versionen auch schon so war, aber bei diesem TouchWiz-Gerät, das ich jetzt hier in den Finger hatte, dieses Aufklappen an der Seite neben links, das ist furchtbar, ja, das ist alles zu viel. Ja, da ist so eine Art Dock. Ja, das aussieht wie so ein 1990er Registerkarte, ja, die klappt da auf, wenn man auf der linken Seite dann irgendwie den Finger hin tut, dann kann man dort noch was auswählen. Unten sind dann feste Bereiche eingeblendet, relativ viel vom Display, was eben fest reserviert ist, im Homescreen zumindest. Und ja gut, das Ganze gepaart dann halt mit der normalen TouchWiz-Bedienung, die mir eben nicht so gefällt. Also dieses Dock hat mich echt extrem gewundert und das hat mich schockiert. Ja, von daher kann ich jetzt nicht mehr unbedingt sagen, dass ich TouchWiz dem HTC Sense vorziehen würde. Und wer den Podcast verfolgt, weiß, dass das schon mal was heißen sollte. Ja? Also TouchWiz auf dem S4 ist genauso schlimm wie das neue HTC Sense auf dem HTC One. Die schenken sich da beide nichts, von daher gleicht sich das aus. Aber ich kann mit beiden da nichts großartig anfangen, ja. Und wenn ich so ein Gerät hätte, das erste, was ich machen würde, wäre Rooten und das Dock Android drauf machen. Dann hat man wenigstens eine vernünftige Oberfläche und nicht so ein Klickibundi-Wurschtel, furchtbar, ja. Also das ist echt schlimm. Ich kann mich da gar nicht mehr beruhigen, als ich das gesehen habe, ja. Und das ist schon ziemlich heftig. Und dieses Dock, das geht mir nicht mal aus dem Kopf, dass da links aufgeht. Furchtbar, katastrophal. Ja. Das ist ja total überladen, das ist irre. Ja. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt perfekt ist für normale Konsumenten. Ich wäre immer der Meinung gewesen, dass es die normalen Konsumenten einfach überfordert, wenn da überall dort was aufgeht und hier was rauskommt, wenn man mit dem Finger drauf geht. Gut, wenn das denn so ist, ja, und die Leute wollen das haben, ist es okay, ja. Aber naja, okay. Also wir hatten die Diskussion ja schon mal. Aber das TouchWiz auf jeden Fall ist für mich keinerlei Vorteil mehr, auch nicht der geringste Vorteil gegen den neuen HTC Sense. Die sind beide grottig, meiner Meinung nach. Ja, das ist eigentlich alles, was ich schon zum S4 sagen kann. Natürlich war wieder jede Menge Software drauf, die man lieber nicht hätte drauf machen sollen. Aber das ist ja bei Jellybean, mit dem das Telefon auch ausgeliefert wird, kein großes Problem, diese Apps zu disablen. Gut, Speicher geht zwar immer noch flöten, aber zumindest mal nicht mehr im ausführbaren Speicher, und das ist ja schon was. Dann noch zu der Version, die ich in den Finger hatte, das war die Quad-Core-Version mit LTE, die Octa-Core-Version ohne LTE, aller Voraussicht nach ohne LTE, wird erst später kommen, wird aber rauskommen im Sommer vermutlich. Ja, warum kommt die Quad-Core-Version zuerst raus? Weil offenbar Samsung hier Probleme hat, genug Octa-Core-Prozessoren zu liefern. Und wohl auch wegen dem LTE, obwohl ich ja schon gesagt habe, das hat mittlerweile Samsung offiziell bestätigt, der Octa-Core kann auch LTE. Warum die Octa-Core-Version dann eben nicht mit LTE kommen, die Geräte. Das mag wohl daher sein, weil die noch nicht genug getestet sind mit LTE zusammen, oder weil die auch noch nicht zertifiziert sind. Bei LTE muss ja alles noch mal zertifiziert werden. Da weiß man jetzt nicht genau der Hintergrund. Allerdings der Prozessor selbst könnte es. Ja, also von daher ist das jetzt hier ja noch nicht das volle Potenzial. Der 8-Core ist nochmal ein Tick schneller, und der Stromverbrauch wird natürlich wesentlich geringer sein bei der 8-Kern-Version. Das ist ja etwas, was auch schon mal in der Diskussion war mit Dual-Core und Quad-Core, und dann hat gegen ihn aller Logik, vermeintlichen Logik, das ist natürlich eine falsche Logik, aber entgegen aller vermeintlichen Logik brauchen dann eben die Quad-Core-Prozessoren weniger Strom als die Dual-Core-Prozessoren. Ja. Und hier wird es sicherlich nicht anders sein. iFixit hat das Teil übrigens, das S4, auch auseinandergenommen und sind recht begeistert von dem S4, weil es für Bastler sehr gut ist. Sprich, das Teil kann man relativ leicht auseinandernehmen und entsprechend Teile austauschen, also reparieren und wieder zusammensetzen. Ja. Und der Akku ist natürlich ohne Probleme herausnehmbar. Da muss man nichts groß auseinanderschrauben oder ähnliches. Das ist also ein herausnehmbarer Akku. Das dürfte für viele ein großer Vorteil sein. Und wie gesagt, die anderen Komponenten kann man mit relativ wenig Aufwand ausbauen. Beispielsweise gibt es nur 11 Schrauben im gesamten Gerät. Ja, und somit kommt man eben hier an die einzelnen Komponenten besser ran. Ja. Was am schlimmsten zu wechseln wäre, leider, das ist das Display, das Glas, des Displays vorne. Das ist ausgerechnet, das ist besonders schwierig abzumachen. Tja, so ist das nun mal. Ja, hier, ja, Kameravergleich habe ich schon gesagt. Guckt euch einfach mal das Bild an. Das spricht eigentlich für sich. Ich habe schon viel zu viel darüber erzählt. Einfach angucken, dann sieht man, wo das Problem liegt. Ja. Also Samsung Galaxy S4 ist sicherlich zu empfehlen, genauso wie das HTC One. Das HTC One muss ich noch eine Zeit lang mal in den Finger kriegen. Ja, das hatte ich hier nur kurz einmal, wirklich nur ganz kurz in der Hand. Da kann ich noch nichts drüber sagen, außer dass eben das neue Sense genauso schlimm ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Ja. Aber wie gesagt, das Touch Whisper beim Galaxy S4 steht dem Schlimmen da eben nichts nach. Warum ich es so oft wiederhole? Weil es mich eben schockiert, dass man hier Android komplett kaputt macht, ja, mit diesen Aufsätzen. Das mag man anders sehen. Man mag auch sagen, dass eben der Erfolg von Android nur deswegen stattgefunden hat, weil eben solche Oberflächen drauf sind. Und Android ist eben mal ein offenes System, und da sind die Hersteller sogar motiviert, ihre eigene Oberfläche da drauf zu klatschen. Ja. Das ist alles wunderbar. Aber bei mir ist es immer so eine Sache, die technischen Daten müssen stimmen. Die stimmen beim Galaxy S4. Aber die Oberfläche passt dazu nicht. Ja, und dann ist das eben ein ziemlicher, wie sagt man so, Showstopper. Ja, also das ist nichts. Gut, S4 wird ein Renner werden. Das kann man davon absolut ausgehen. Mich hat es gewundert, dass ich das HTC One schon in den Geschäften, schon zumindest in einem Geschäft schon mal gesehen habe. Ja, Stückzahlen sind natürlich von dem HTC One noch kein lieferbar. Das ist aus dem Grund eben, der ich schon erwähnt habe, wegen der Kamera, weil auch hier HTC nicht genug Komponenten liefern kann, ja, um eben die zu verbauen, beziehungsweise umgekehrt, der Hersteller von diesen Kamera-Chips, der kann eben nicht genug liefern oder kann HTC eben machen, was sie wollen. Die können nicht mehr verkaufen, als Chips geliefert werden können von der anderen Firma. Und deswegen, ja, ist das sehr unbefriedigend und sicherlich wird das bei Samsung auch, Entschuldigung, bei HTC die Leute das auch gar nicht gerne sehen. Gut, dann komme ich mal zu den News. Interessant war, Google Glass ist überwältigend positiv aufgenommen worden. Das hat mich auch ziemlich gewundert, nachdem es ja feststeht, dass Google Glass auch mit Android funktioniert, also tatsächlich unter Android läuft. Ja, ist es also auch wert, sage ich mal, im Anklass davon Notiz zu nehmen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, dass die Presse das so positiv aufgenommen hat. Aber jeder, wirklich bis jetzt jeder, der diese Glasses bekommen hat, ist bis jetzt fasziniert davon. Natürlich werden da noch Probleme besprochen werden, wenn das Ding mal ein paar Wochen in Benutzung ist. Ja. Aber beispielsweise Robert Scoble überschlägt sich ja eigentlich schon. Tim O'Reilly habe ich auch schon mal, glaube ich, angesprochen, ist da sehr, sehr begeistert von dem Teil. Und Tim O'Reilly ist jetzt niemand, der einfach alles Neue immer begeistert hinnimmt, sondern der ist normalerweise sehr, sehr skeptisch gegenüber so neuen Sachen. Und selbst der sagt, also das wird eine neue Ära einleiten. Und ich meine, was mich fasziniert hat, war eben die Tatsache, dass die Presse ansonsten immer so stark gegen Google schimpft. Und egal was Google macht, ist es immer erstmal schlecht. Ja, ihr kennt das schon. Und dann stellt es heraus, es war eben doch gut. Jetzt weiß ich noch nicht genau, was das zu bedeuten hat. Die Presse sagt, oh, Wahnsinn, cool. Ja, das wird alles verändern und Wahnsinn. Jetzt bin ich mir nicht ganz so sicher. Bisher war es ja immer so, wenn die Presse gesagt hat, oh nee, das Ding wird ein Flop, dann wird es eben nicht ein Flop, sondern es wird ein Erfolg. Das war eigentlich immer so bei den Google-Produkten. Ja. Und umgekehrt, öfters, nicht immer, aber öfters, wenn die Presse gesagt hat, oh, das wird super, dann wird's im Sande verlaufen. Ja. Beispielsweise Buzz, Google Buzz war damals ja groß von der Presse aufgenommen worden. Oh, Wahnsinn, Google steigt jetzt ein bei Social Media und naja, Google Buzz ist eingestellt worden. Ja. Google Plus hingegen, die Medien total durchgedreht. Oh, was ein Dreck und oh, braucht man nicht und überhaupt. Ja, und ja, Google Plus geht los wie das Tier. Ja. Letztens gerade wieder die Statistiken gesehen, wie schnell da die Nutzer kommen und wie lang es gebraucht hat für 100 Millionen Benutzer bei Google Plus im Vergleich dazu 100 Millionen Nutzer bei Facebook. Also sag mal, wenn Google oder wenn Google Plus in dem Sinne weiter wächst, ja, wie es jetzt gerade ist, dann muss ich sagen, ja, sollte sich Facebook schon mal warm anziehen. Wobei es auch kein Facebook-Konkurrent ist, aber insgesamt Twitter wurde auch damit verglichen, beispielsweise. Und ich bin überrascht davon. Also ich glaube Faktor 5 oder sogar Faktor 10 schneller als Facebook bei den Kundenanmeldungen. Das ist schon ziemlich heftig. Aber wie gesagt, deswegen bin ich skeptisch, was Glas betrifft. Ja. Es gibt auch noch ein paar Details mehr zu den Google Glasses, ja, also zu den Google Brillen. Muss extra nochmal sagen, dass es die Mehrzahl ist, ja. da kam jetzt raus, dass eben beispielsweise, okay, das hatte ich eigentlich letztens schon gesagt, 16 Gigabyte Speicher vorhanden sind, 5 Megapixel Kamera ist da drin, ja, 720p Videoaufnahmen sind möglich und es soll eben, wie gesagt, 25 Zoll HDTV Qualität sein in einer Entfernung von 8 Fuß, ja, und das ist schon ziemlich, sollte eigentlich schon ziemlich gut sein, ja. Man kann jetzt auch schon so ein paar Bilder mal sehen und da sieht man, wie oder man kann erahnen, wie das Ganze dann eingeflossen wird in das Sichtfeld. Ja, das ist schon sehr, sehr interessant. Die Google Glass haben einen Dual-Core 1,2 GHz OMAP 4430 Dual-Core-Prozessor. Dual-Core zweimal, gut. das ist auch schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Ich meine, die Glases alleine haben nicht so viel Rechenaufgaben zu bewältigen, könnte man meinen. Wobei es natürlich auch die Suche beispielsweise gibt, ja, und die Spracherkennung wird ja nicht übers Handy gemacht, sondern über die Brille, ja, aber immerhin, also so Hardcore-Games oder so wird das nicht drauf laufen müssen. Außerdem hat Glass ist ja die Unterstützung des Handys, auf dem einige Apps eben laufen können und dann nur quasi die Informationen an die Brille weiterleiten, die diese dann einblendet. Also von daher ist auch überschaubar, ja, die Belastung davon. Ja. Deswegen dürfte auch 1 GB RAM kein Problem sein. Ja. Ja, also es wird zwar im Internet immer vorwiegend Bilder und Videos gezeigt, und einige Leute sind tatsächlich der Meinung, dass das auch alles ist, was Google Glass kann, also Fotos und Videos machen. Das ist aber bei weitem nicht alles. Man kann sich Informationen einblenden lassen ins Sichtfeld. Die Websuche kann man direkt benutzen über Spracheingabe, ohne dass man das Handy zu Rate ziehen muss. Die Uhrzeit beispielsweise, ja, so viel zur Wristwatch, ne, so viel zur Armbanduhr. Ja, vergessen. Ne, einfach Brille auf und dann wird die Uhrzeit sowieso immer eingeblendet, ne, wenn man das einstellt. Man wird zum Beispiel in bester Google Now-Manier, ja, wird man also zum Beispiel an bevorstehende Termine erinnert, ja, visuell und kann dann sehen, was los ist. Eingehende Nachrichten beispielsweise kann man sehen, Mails oder G-Talk-Nachrichten etc. Und das Ganze wird dann einfach zum Informationszentrum am Auge. Und zwar etwas, was eben in das normale Bild einfließt. Ich kenne das von meinem Auto, ja, der hat so ein HUD-Display, ja, wo die Geschwindigkeit und der Benzinverbrauch eingeblendet wird auf die Scheibe quasi. Ja, und das funktioniert sogar in der Sonne, ja, also direkt auf die Scheibe. Kann man das sehen, man muss den Blick nicht mehr wegnehmen von der Straße. Man guckt auf die Straße und sieht da drin dann eben auf der Straße quasi geschrieben die Geschwindigkeit und der Verbrauch. Ja. Und das ist eine feine Sache. Und ich denke, das ist eben der Hauptgrund, das Wichtigste daran, dass eben diese Bilder eingefügt werden in das normale Bild, das man sieht. Und dann kann man nämlich auch ganz andere Sachen machen und muss nicht dauernd mit dem Handy in der Hand rumrennen, ja, und gegen Laternenpfahl laufen und kriegt trotzdem immer die aktuellen Informationen drauf. Ich finde, das wird den Umgang mit den neuen elektronischen Medien deutlich verbessern, weil man kann Zeit sparen. Wenn eine E-Mail kommt, braucht man nicht drauf zu gucken, ob es was Wichtiges ist oder nicht, sondern man sieht es oben in den Glases. Ja, und kann dann sagen, der Betreff, okay, oder man braucht gar nichts zu machen. Der Betreff kommt, bleibt eine Zeit lang, geht dann weg. Und dann weiß man sofort, nee, das brauche ich jetzt nicht zu lesen, das kann auch warten. Oder, oh, da muss ich gleich mal antworten. Gibt's Ärger. Ja, was noch passiert? Google verbietet die Updates außerhalb des Play Stores. Überfällig die Entscheidung. Ich finde sogar, dass das ein Fehler war, das nicht von Anfang an reinzuschreiben in die Geschäftsbedingungen des Play Stores. Es ist jetzt so, nachdem Facebook ja heimlich ein Update eingeschleust hat am Play Store vorbei, ja, das ist schon ziemlich bedenklich, hat Google jetzt klipp und klar festgelegt, WhatsApp hat es übrigens auch gemacht, dass das so nicht geht. Ja. Eine App, die vom Google Play Store heruntergeladen wurde, ja, darf nicht modifiziert, ersetzt oder geupdatet werden. Ja, außerhalb oder indem man den Google Play Update-Mechanismus umgeht. Nur mit dem Google Play Update darf man das machen. Ja. Damit hat jetzt Google auch alles in der Hand, um solche Apps, die das trotzdem dann machen, zu sperren. Hintergrund ist ganz klar ein Sicherheitsleck. Ja. Wenn Anbieter das als okay empfinden, wenn man Updates macht, dann ist es super einfach, eine gute App, die also ohne Malware an dem Google-Scanner, der ja da integriert ist, im Play Store vorbeigeht, ja, und möglicherweise auch bei einigen Sicherheitsfirmen, die sich immer gern aufspielen, die sehen die dann, okay, die App ist okay, wunderbar, Entwarnung also, und dann gibt's quasi von der App ein Update, ja, die nicht über den Play Store geht, also dort überhaupt gar nicht eingetragen ist und somit auch nicht kontrolliert wird, von niemanden kontrolliert wird. Ja. Und dann könnte da Schadcode eingeschleust werden per Update sozusagen in die App und dann ist die vermeintlich gute App auf einmal die Schadsoftware, vor der man immer Angst hatte. Ja. Und deswegen finde ich es richtig und wichtig, dass Google hier dem einen Riegel vorgeschoben hat. Und jetzt eindeutig sagt, das ist verboten und die Apps werden rausgeworfen, die das trotzdem machen. Knallhart, ne? Und ja, was haben wir noch? Zum Beispiel LG. Ha, LG meldet sich so langsam zurück. Die wollen ein Handy mit flexiblem Display noch dieses Jahr auf den Markt bringen und kämen dann den Mitbewerbern natürlich da zuvor. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Eine super beliebte Firma in der Android-Szene hat nämlich ja schon wieder ein Patent angemeldet für ein Handy mit einem flexiblen Display. Wenn aber LG das schafft, das Telefon so schnell rauszubringen, dann können die ihr Patent sonst wohin stecken, weil die haben noch kein fertiges Produkt. Aber auch die anderen Hersteller, wie beispielsweise Samsung, hat damit zumindest mal einen Teil verloren. Samsung hat ja, ist ja auch im Clinch mit LG, gerade wegen Display-Technologien. Die tun sich da gegenseitig angiften und da gibt es auch Krieg unter den Android-Herstellern mittlerweile schon. LG baut ja Displays auch für Samsung, ja, und da soll laut Samsung eben nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Und vor allem soll eben auch Samsung-Technologie von LG verbaut worden sein, ohne Genehmigung von Samsung. Also wie auch immer, jedenfalls wenn LG jetzt dieses flexible OLED-Display herausbringt mit einem funktionierenden Gerät, dann sind die schon zumindest in dem Bereich mal ein bisschen voran und es wird ja diesem flexiblen Display immer wieder sehr positive Möglichkeiten bescheinigt, ja, was da alles machbar wäre. Das einrollbare Handy und so, naja, wollen wir mal sehen, ob das dann sinnvoll ist, aber auf jeden Fall könnte das für Nischenanwendungen interessant sein, wo eben ein flexibles Display wichtig ist. Ja. Outdoor-Handys, ja, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Damit. Ne? Aber da geht es wohl mehr darum, jetzt so ein Gerät mit dieser Technologie herauszubringen und damit man eben hier die Patente von den Mitbewerbern da gleich mal ad absurdum führen kann. Dann will LG das Optimus F5 rausbringen. Und zwar Ende April, also im Prinzip, ja, ist schon nicht mehr lang, der April, noch ein Tag. Ne? weiß nicht, ob es schon vorhanden ist. In Frankreich soll es jedenfalls heute starten. Und auch hier sind die Daten eigentlich ganz vernünftig. Ja, Qualcomm 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor, Jelly Bean 4.1.2, naja, das hätte ruhig keine 4.2 sein. Dann 4,3 Zoll IPS-Display, 2150 mAh Akku, 8 GB Speicher, 1 GB Hauptspeicher und MicroSD-Kartenslot ist vorhanden, 5-Megapixel-Kamera, naja, und das Ganze sieht, wie soll ich sagen, wie ein älteres Samsung aus. Ja, nee, ist so, aber es sieht trotzdem ziemlich wertig aus. Ja. Mir gefällt das Design zwar jetzt gar nicht so, aber es sieht zumindest mal nicht so billig aus. Ja, das muss man schon sagen. Es kommt mit LTE übrigens, was den Markus sehr freuen wird. Und wie gesagt, Frankreich, ab heute sollte es dort verfügbar sein, dürfte nicht mehr lang dauern. Dann ist es auch im Rest von Europa zu haben, denke ich mal. So eine kleine Alternative könnte es durchaus sein, wenn man so ein Mid-Range-Handy sucht. Ja, der Preis dürfte bestimmt ebenfalls interessant sein. Dann hat Google mit Android noch was vor, und zwar die werden oder die treten bei Fido mit ein. Ja. Fido möchte Passwörter unnütz machen. Ja. Passwörter sind unnütz, ja, wissen wir alle. Die können relativ leicht immer wieder mal gehackt werden, ja. Sei es mit Brute-Force-Attacken, weil wieder jemand einer der Name von seinem Hund als Passwort genommen hat oder weil es mal wieder gerade nur 4 Ziffern sind. Jedenfalls, die Passwörter sind schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge und das mit gutem Grund. Und hier soll jetzt Fido auf den Plan treten. Ja, und es ist eine, ja, so ein Joint Venture, wenn man so will, das gegründet wurde von Lenovo, PayPal und so weiter. Und Google kommt da eben jetzt mit dazu, stößt mit in diese Allianz und stärkt da natürlich enorm, ja, dieses Ding. Und hier soll auch vorwiegend NFC-Lösungen genutzt werden. Das heißt, dass man zum Beispiel eben per NFC-Gerät sich einloggen kann. Ja. Das ist schon eine deutliche Verbesserung von der Sicherheit her. Warum? Man braucht einmal das entsprechende NFC-Gerät, ja, also das Device, ja, das kann verschiedenartig sein. Und das muss eben den entsprechenden Code beinhalten. Dieser kann extrem lang sein. Also nichts mehr mit 128-Bit-Passwörtern, und das ist ja schon gut. Die meisten hören ja schon bei 50-Bit auf, ja, oder noch weniger. Sondern da kann man da vielleicht gleich ein paar Kilobyte Zeichenfolge schicken. Ja, also unglaublich komplex der Code. Ja. Und damit ist die Passwortsicherheit per se schon mal wesentlich höher. Ja. Die NFC-Technologie finde ich auch ganz gute Lösung für so etwas. Ja. Und ich bin durchaus interessiert daran, wie das aussieht. Aber ich denke, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Wenn Google da jetzt reinkommt, heißt nicht automatisch, dass jetzt Android morgen umgestellt wird von Passwörter auf eben Einloggen durch NFC-Technologie. Das geht so nicht. Ja. Es ist auch wohl so gedacht, dass man zum Beispiel auch mit seinem Android-Handy sich in seinen Rechner daheim einloggen kann. Ja. Da wäre dann sicherlich auch noch ein zusätzlicher Schutz möglich. Ja. Man sagt immer, tja toll, und wenn jemand mein Gerät dann findet, wenn ich das verliere und jemand findet, das, ja, da kommt er hier rein. Tja, wenn man seinen Schlüssel verliert, ja, dann kommt man eben auch in die Wohnung rein desjenigen. Ja, es ist nun mal so, aber trotzdem ist ein physikalischer Schutz erstmal gut, weil da muss erstmal jemand rankommen. Um mit dem Passwort sich einzuloggen, da muss man unter Umständen gar nicht mehr physikalisch irgendwo in der Nähe sein, bei vielen Diensten eben ist es nicht mehr erforderlich, sondern man kann von überall her reinkommen. Das heißt, im Prinzip ist die ganze Welt der Feind, ja, während hier nur derjenige der Feind sein kann, der das Gerät findet. Ja, klar, ich meine, es ist nichts ist 100% sicher und auch NFC ist nicht 100%ig sicher. Ja, also das dürfte klar sein, wenn man da 100% oder nicht 100%, aber wenn man da 99% Sicherheit verlangt, dann müsste man auch aufpassen, zum Beispiel, dass man sein Handy nicht beispielsweise ans Fenster legt. Ja, oder eben, wenn man das hier macht, die Übertragung mit dem Kennwort, dass da das so ist, dass also nicht nebendran jemand mit einer großen Richtfunkantenne, ja, den NFC-Chip vielleicht noch auslesen könnte. Es geht zwar nur an wenige Zentimeter, aber mit starker Empfangstechnologie, ja, könnte man das Ganze vielleicht, naja, sagen wir mal, auf 40 Zentimeter, 40, 50 Zentimeter vielleicht erweitern, ja. Aber gut, dann sind eben die Leute im Bereich, im Umkreis von 40, 50 Zentimetern die Feinde. Ja, und wenn da dann neben mir einer steht mit der Richtfunkantenne, dann kriegt er mein Handy dermaßen auf die Waffel gekloppt, ja, dass der dann keine Lust mehr hat, sich bei mir einzulocken. Ja. Also ich finde es gut, deutliche Verbesserung gegenüber Passwörtern. Und ich kann nur hoffen, dass das Ganze schnell vorangeht, weil die Passwörter sind im Moment ziemlich stark in der Kritik und einfach das schwächste Glied momentan in der Sicherheit überhaupt. Oder? Es ist eigentlich immer noch der Mensch. Ne? Ah, sagen wir mal, das zweitschlechteste Glied. Das zweitschwächste Glied. die Google I.O. 2013, ja. Bald ist es weit am 15. Mai. Juhu! Ich freue mich schon so, Leute. Ich bin schon überlegen hier, da wird ja einiges an Themen raufkommen. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht so ein Live-Hangout mal machen soll. Ja, während der Übertragung von der Google I.O., weil da wird sicherlich Fantastisches gezeigt werden. Natürlich wird es größtenteils um Google Glass gehen. Ja, da bin ich mal ganz, ganz sicher. Aber auch Android hat wieder einiges zu vermelden, denke ich. Motorola X-Phone, wer weiß, ja. Vielleicht wird auch ein neues Nexus schon angedeutet, ja, keine Panik, da wird kein Nexus 5 rauskommen, ja, aber so ein bisschen angedeutet, vielleicht darüber gesprochen wird vielleicht schon mal, ja, was allerdings sehr wahrscheinlich nicht kommen wird, ist Key Lime Pie. Und das dürfte für viele eine herbe Enttäuschung sein. Android 5.0 wird wohl dort nicht gezeigt werden. Stattdessen wird es wohl 4.3 Jelly Bean sein. Das wäre das erste Mal, wo praktisch drei Versionen, ja, den gleichen Namen hätten. Ja, also 4.1, 4.2 und 4.3 würden dann Jelly Bean heißen. Also ich bin da wieder, es sind natürlich jetzt Gerüchte und so weiter, allerdings scheint es ziemlich sicher zu sein, dass Key Lime Pie, zumindest Android 5.0, nicht kommen wird. Was natürlich sein kann, dass 4.3 Key Lime Pie ist. Ja? Wer übrigens nicht weiß, was ist, Key Lime ist eine Farbe. Ja? So ein richtig schönes, sattes, helles, funkelndes Grün. Ich glaube, man könnte es auch als Neongrün bezeichnen. Ja, es würde es aber nicht ganz gerecht werden. Ja, mehr so dieses Knall-Limonen-Grün. Ja. Das ist die Verwendung perfekt. Ne? Pie, der Kuchen, also grüner Limonenkuchen. Oh, da läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja. Und nicht nur wegen der Süßspeise, sondern eben auch wegen der neuen Funktionen, die da wiederkommen. Übrigens weiß man noch gar nichts. 4.3, das taucht jetzt so schnell auf und man weiß überhaupt gar nichts, was da los ist. Ich meine, bei 4.3 dürften es nicht die Riesenänderungen sein. Vielleicht werden da auch Änderungen im Bereich von Messaging integriert werden. Und dabei sind wir schon ein Thema, was mich am meisten und wo ich am meisten drauf warte bei der Google I/O, nämlich auf das Google Babel. Ja, da bin ich gespannt drauf und es meiner Meinung nach bleibt Google nichts anderes übrig, als das bei der Google I/O jetzt vorzustellen. Ob es dann schon eine funktionierende App gibt, weiß ich nicht. Es wäre zu wünschen, aber auf jeden Fall muss jetzt bei der Google I/O Google die Hosen runterlassen, ja, bei Google Babel, weil es wird jetzt allerhöchste Eisenbahn, nachdem es eigentlich sicher ist, dass WhatsApp nicht von Google gekauft wird, ja, sonst wäre da sicherlich schon Näheres in Erfahrung gebracht worden, muss Google jetzt alles machen, das Google Babel unter die Leute zu bekommen und jeden Tag, wenn sie länger warten, ist es unwahrscheinlicher, dass hier genug Leute rübergezogen werden können auf Google Babel, so damit man endlich mal nicht mehr dieses blöde Gelaber hören muss. Ja, dann macht ihr doch das drauf. Ja, ist aber ein Sicherheitsrisiko. Ja, aber das hat doch jeder. Ja, wenn jeder ein Sicherheitsrisiko drauf hat, heißt das noch lange nicht, dass man sich selbst auch eins drauf machen soll. Boom. So, aber das ist eben das Problem und da muss jetzt Google Babel rankommen, werden es schwer genug haben, aber das muss erscheinen. Deswegen bin ich sehr, sehr aufgeregt darüber. Ja. Und weiterhin wird es wahrscheinlich auch ein Nexus 4 LTE mit 32 GB geben. Ja, das hört sich auch hier gut an. Das könnte durchaus im Bereich des Möglichen sein. Und mal sehen, was dann noch so kommt. Ja, Google ist immer für Überraschungen gut, wohl erst kurz vor der Google I/O, wenn dann wieder ein paar Gerüchte rauskommen, vielleicht etwas, wo wir heute noch gar nichts davon wissen. Ja, bin ich mal gespannt. Beim HTC One, übrigens das Logo beim HTC One in der Mitte, das lässt sich als Button benutzen, nur leider, und ich weiß nicht warum, ist das in der normalen Version, in der normalen ROMs deaktiviert. Das heißt, es hat keine Funktion. Auf androidcentral.com habe ich hier einen schönen Artikel gefunden, der weist darauf hin, dass es ein Custom-ROM gibt dafür, beziehungsweise ein Custom-Kernel. Wenn man den installiert, dann kann man diesen HTC-Button benutzen. Ja, da wird es dann tatsächlich möglich, den abzufangen. Keine Ahnung, warum die das nicht generell so gemacht haben. Ja, das wäre doch eine schöne Sache gewesen, wenn da überhaupt eine Funktion vorhanden wäre. Aber gut, naja, keine Ahnung, warum die das nicht gemacht haben. Vielleicht hat doch Google gesagt, nö, macht das nicht. Weiß es nicht. Reine Spekulation. Von Sony. Oder was heißt, ja doch, die haben jetzt auch für das Sony Xperia Z das Android Open Source Project gestartet und somit sind eben Source Codes etc. verfügbar und Sony erhofft sich, dass Entwickler hier das Ganze annehmen und hier ihre Beiträge zu leisten. So ist das eben in Open Source, das geben und nehmen. Und ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, ja. Man kann durchaus was erwarten davon und ich finde es halt auch insgesamt schön, dass Sony hier den Open Source Gedanken ein bisschen weiter strickt. Man muss sich das mal vorstellen, vor ein paar Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, dass eine Firma wie Sony irgendwas mit Open Source am Hut hat, ja, mit Open Source Software. Das wäre da ein unmögliches Ding gewesen bei der Konzernleitung. Ja. Heutzutage machen sie solche Projekte, um die Leute zu ermutigen. Das ist schon nicht schlecht. Ich habe ein schöner Keyboard-Ersatz entdeckt, ja, bei einem Kickstarter-Projekt. Die Leute wollten $10.000 haben, 87.000 haben sie bekommen. Damit dürfte das Projekt gesichert sein. Und ich habe da einen Link dazu gemacht. Schaut euch mal an, was die dafür eine Idee hatten. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, warum hat das nicht schon ein anderer gemacht? Warum hat das nicht schon eine andere Firma gemacht? Warum ist nicht eine andere Firma schon auf diese Idee gekommen? Weil die ist so simpel wie genial. Und ich kann nur sagen, ich werde auf jeden Fall, wenn das Keyboard tatsächlich offiziell rauskommt, ich werde das Teil probieren. Ja, weil das ist für mich so ziemlich der logischste Aufbau eines mobilen Keyboards, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Ja, absolut, für Tablets beispielsweise, der absolute Hammer. Wenn man das sieht, fragt man sich, warum es überhaupt andere Eingabemethoden auf dem Tablet überhaupt gab. Das ist die ultimative, das ist die beste. Ja. Ich finde mich schon zurecht nur bei einem Screenshot, den ich sehe. Ja, kann ich mir schon vorstellen, wie ich hier zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack und darüber super schnell schreiben kann. Ja. Die Tastatur nennt sich Minum, ja, M-I-N-U-M, Minum. Und die Firma kommt aus Kanada. Und da bin ich echt mal gespannt, was darauf wird. Ich hoffe, dass das auch tatsächlich was wird. Wenn ich mir da die Handyversion angucke, das ist der absolute Wahnsinn. Ja? Wenn da noch eine gute Autokorrektur drin ist, beziehungsweise mit Wortvorschlägen wie so bei SwiftKey und so weiter, ja, dann ist diese Eingabemethode ultimativ. Ja? Es gibt nichts Besseres. Ich möchte sowas für einen Desktop-Rechner haben. Ne? Das ist der Hammer. Irre. Nun gut, also, das ist was man vielleicht im Auge behalten muss, Minum Keyboard. Und leider steht noch nichts fest, wann das jetzt eine Testversion oder so rauskommt. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lang. Smartphones nach Zahlen. Ja, Samsung wird die Woche absolut zufrieden sein, denn der Abstand zu Apple wächst gewaltig. Ja, also Samsung ist mit Abstand der größte Smartphone-Hersteller beziehungsweise mit dem größten Geräteabsatz auf jeden Fall. So hat Samsung im ersten Quartal 2013 70,7 Millionen Geräte die Leute gebracht. Im Vergleich dazu Apple 37,4 Millionen. Also fast das Doppelte. Ja, damit hat Samsung einen Markteinteil global am Smartphone-Markt von 32,7%. Apple kommt mit 17,3% an Platz 2. LG 4,8, Huawei 4,6, ZTE 4,2 und alle anderen zusammen. Alle anderen zusammen 36,4. Ja. Irre. Und zum Vergleich auch, im ersten Quartal hat Samsung noch einen Geräteabsatz von 44,0 Millionen gehabt, Apple 35,1 und eben jetzt im ersten Quartal 2013 70,7 Millionen. Also ein Absatzplus von 70,7%. Apple konnte nur einen Absatzplus von 6,6% erreichen. Allerdings bei dem Absatzplus, da ist LG auch ziemlich weit und ich denke, das hat auch mit dem Nexus 4 zu tun. Zwar hat insgesamt LG einen Geräteabsatz von 10,3 Millionen und ist damit eben knapp auf Platz 3, aber das soll ja schon was heißen. Ich meine, LG Platz 3 bei Smartphones. Wow, vor Huawei und ZTE und allen anderen, ist doch irre. Also auch vor unseren anderen bekannten Marken, ja, Motorola, HTC etc., die sind alle bei unter anderem aufgelistet. Ja. Und LG hat einen Absatzplus von 110,2% erwirtschaftet und damit ist das zumindest was vom Zulegen her unangefochtene Nummer 1 LG. Ja. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht, muss man sagen. Übrigens, ähnlich sieht es auch aus bei dem globalen Handymarkt, inklusive Smartphones, also alle Geräte insgesamt. Da hat Samsung einen Marktanteil für 27,5%. Zweiter ist Nokia mit 14,8% und Apple hat 8,9%. Die vom ersten Quartal 2012 war das noch so. Samsung hatte 23,3%, Nokia 20,6%, Apple 8,7%. Nokia hat 25,1% verloren, während Samsung 22,9% hinzugewonnen hat. Wow, das muss man sagen. Auch hier hat LG übrigens den vierten Platz erreicht. Die haben immerhin geschafft, 12,4% zuzulegen, ja, und 3,7% Marktanteil insgesamt bei allen Telefonen auf dem Markt. Wow. Also diese Zahlen, da werden sich die Samsung-Manager sicherlich tierisch freuen darüber. Und ich finde, LG hat auch einen Grund, sich etwas zu freuen. Ja, ich glaube, HTC hätte gern den dritten Platz eingenommen. Ja, und mich hat das auch verwundert, dass es nicht genau so war auch, ja, dass LG so weit nach vorne kam. Aber ich denke wirklich, dass das was mit den Nexus-Geräten zu tun hat, weil die hatten ja einen Absatz, der war gar nicht übel. Ja, die Nachfrage war sehr groß, jedenfalls größer als geliefert werden konnte. Und das ist schon gar nicht mal schlecht. Ja, dann noch kurz, Amiga Forever Essentials gibt's jetzt auch für Android. Wer also alte Amiga-Spiele mit diversen Emulatoren, wie zum Beispiel Omega 500 oder ANUAE 4 nutzen will, ja, ich glaube, das heißt Android UAE for All, sollte das wohl gesprochen werden. Ne? Und die hatten, die Spiele hatten jetzt immer das Problem, an die ROMs ranzukommen. Ja? Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, legal an die ROMs ranzukommen. Cluanto, die haben ja die Marke Amiga im Prinzip genommen, das System, ja. Und die ROMs, also die sind in Besitz von den Lizenzen, und da kann man sich für 76 Cent eben jetzt diese Amiga Forever Essentials runterladen und bekommt damit alle Amiga OS Versionen von 1.2 bis 3.1, also 1.2, 1.3, 2.04, 3.0 und 3.1. Ja. Und es gibt noch Bonus-Contents, wie zum Beispiel die Workbench 1.3, die gibt's da auch mit dazu. Und ein paar Demo-Disk-Images, ja, kann man nehmen. Und das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich finde es eigentlich okay, 76 Cent für die ROMs zu zahlen. Ich glaube, das für die Amiga-ROMs zu zahlen, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und dann weiß man, dass man auch ein original legales ROM hat. Die Spielesammlung von Amiga-Games, die gibt's ja auf CD schon für 5, 6 Euro, ein paar hundert Spiele. Und das sind richtige Perlen dabei. Und deswegen denke ich, ist das schon eine gute Sache. Und übrigens auch die CDs sind legal, ja. Also, ne? Die gibt's ganz normal im Handel, legal zu kaufen. Gut. Damit würde ich normalerweise zur Community kommen, aber man sieht, da hat wohl die Sommerpause zugeschlagen. Ja, ich gehe zwar jetzt nochmal kurz hier rein. Aber gestern war noch nichts zu sehen an Community-Nachrichten. Na, so. Mal gucken. Nein. Ja, wie gesagt, ist die Zeit, ja. Die Sonne kommt raus, klar, dann würde ich auch eigentlich hier nicht so oft am Computer sitzen. Haha, ich weiß, war ein guter Witz, ja. Guter Witz, ne? Ich mache immer noch die Rollläden runter, wenn die Sonne scheint, ja, damit ich ja nicht so gestört ist. Gut, deswegen komme ich gleich zur App der Woche. Und das ist bei mir diesmal kein Spiel, auch wenn es so anhört. Die App der Woche heißt Lux. Ja. Und das ist eine Auto-Brightness-App. Ja, folgendes Problem. Auto-Brightness kennt jeder. Man hasst es und man liebt es. Das Problem immer ist, in einem richtig dunklen Raum, ja, den wahrscheinlich einige von den Geeks haben, ja, so wie ich zum Beispiel, ja, da ist die niedrigste Einstellung, also wenn man Auto Brightness einstellt, ja, ist einfach zu hell. Ja, man wird trotzdem noch geblendet, wenn man aufs Display guckt. Geht man raus, ja, wird zwar das alles hochgeschaltet, bis zum geht immer 100%, ja, mit der Folge, dass eben die Akkulaufzeit abgeschwächt wird, und das heißt auch, es geht auf 100%, auch wenn es bewölkt ist, ja, und man eigentlich hier mit 30% auskommen kann, gut auskommen kann. Das heißt, ich habe bisher immer das so eingestellt, etwa 15%, und hatte das dann sowohl in den Räumen als auch außerhalb immer 15%. Innen drin war es sehr hell, außen konnte man kaum noch was lesen, wenn man die Sonne gescheint hat, und das ist eben ein Problem gewesen. Mit Lux kann man alles das, was ich jetzt gesagt habe, persönlich so einstellen, wie man es gerne hätte. Und zwar kann man zum Beispiel sagen, es geht relativ einfach, bei 5 Lux, ja, soll es bitte auch nur 4% Helligkeit haben. Ja. Man kann übrigens die Helligkeit so weit runterschrauben, dass man ins Negative kommt. Ja. Das bedeutet, dass man also unter der niedrigsten Helligkeitseinstellung von dem Gerät ist, sodass man es noch weiter abdunkeln kann für die ganz empfindlichen Leute. Sagt, okay, wenn es jetzt hier bewölkt ist, ja, das sind dann etwa, also circa 8000 bis 9000 Lux, ja, dann soll es dort eben nur 20% Helligkeit haben. Und wenn es zum Beispiel 20.000 Lux sind, dann 30% oder 40%, je nachdem, wie einem das gefällt. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel 30% einstelle, spare ich trotzdem in der größten Stufen in der Sonne, ja, kann ich es dann gerade noch so erkennen, das Display, aber ich spare gegenüber den normalen Einstellungen, die eben auf voll gehen würden, auf 100%, jede Menge Akku. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Einstellen kann man das übrigens auch ganz komfortabel. Da kann man einfach, wird so ein kleines Fenster eingeblendet und da oben gibt es so ein Kettensymbol. Wenn man da drauf drückt, wird die aktuelle Helligkeit mit der eingestellten Helligkeit verlinkt. Also die aktuelle Helligkeit von draußen mit der Handy-Display-Einstellung verlinkt. Ja, das heißt, ich kann einstellen, okay, hier, ich lege das jetzt in die Sonne, gut. Dann zeigt er mir an, wie, was weiß ich, über 20.000 Lux. Dann sage ich, schieb den Schalter auf 35% und verlinke das, ja, indem ich auf das Symbol drücke. Ab sofort heißt es, wenn es so hell ist, ja, also wenn die Sonne drauf knallt, über 20.000 Lux, dann bitte 35% einstellen. Und schon hat man das. Und so kann man dann auch Zwischenstufen einstellen, so dass man genau einstellen kann, ja, quasi daheim im dunklen Zimmer, bei bewölktem Himmel, unter einer UV-Lampe. UV-Lampe, Neonlampe meine ich, oder eben draußen in der Sonne. Ja. Und da kann man dann eben genau alles so einstellen. Interessant auch, es gibt hier diese kostenlose Version, mit der kann man alles das machen, was ich bisher gesagt habe. Und es gibt eine kostenpflichtige Version, kostet glaube ich 2,35 €, ist zwar etwas happig, aber dafür kann man noch Sachen einstellen, wie zum Beispiel auch in Räumen, ja, ein Profil anlegen mit etwas wärmeren Displayfarben. Ja, also die haben das jetzt hier so gemacht wie Glühlampe, fluoreszierende Lampe oder eben so LED-Backlight, also richtig kaltes Licht. Ja, und so kann man das einstellen, so dass wenn man zum Beispiel daheim an seinem schönen Kamin sitzt, ja, kann man das Handy dann eben so einstellen, dass es ein ganz warmes, feuerähnliches Schimmern bringt. Ja. Das geht wunderbar. Und das ist noch nicht alles für Astronomiebegeisterte, Hobbyastronomen beispielsweise, dürfte eine Funktion sehr interessant sein. Mit einem Klick kann man den Astronomenmodus schalten und dann wird das ganze Display in Rot nur sichtbar. Also alle Farben werden zu Rotnuancen. Und wer das nicht weiß, warum das gemacht wird, deswegen auch Rotlichtkammer. Ja, wenn zum Beispiel wenn man Filme entwickelt, dann schaltet man nur ein Rotlicht an, weil das keine Auswirkung auf den Film hat, zumindest bei der Entwicklung. Und da ist es dann eben so, dass die Augen ja, sich nicht an die Helligkeit gewöhnen, also die Pupillen tun sich nicht zusammenziehen, wenn Rot ankommt, nur Rot ankommt. Deswegen nehmen Astronomen bei Beobachtungen von Sternen ja, nur rotes Licht, damit sich die Augen, nachdem das Licht ausgeschaltet ist, nicht wieder so lang an die Dunkelheit gewöhnen müssen. Ja, wer das mal machen will, der kann das mal vergleichen. 20 Minuten Augen zumachen und dann mal vergleichen, wie man in einem fast ganz dunklen Raum sich zurechtfindet, im Vergleich dazu Licht anschalten, Licht ausschalten, dass man erstmal blind. Ja. Deswegen, die Augen brauchen da relativ lange, bis sie sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Und diese Rotfunktion, das ist eben dafür da, dass man das Handy bedienen kann, ohne dass sich die Augen dann eben an die durch die Helligkeit wieder beeinträchtigen lassen, und man kann eben dann recht schnell wieder mit der Beobachtung fortfahren. Also all das ist möglich. Ihr seht schon, das ist die eierlegendste Wollmilchsau, und das ist eigentlich die komplizierteste Helligkeits-App, die ihr euch vorstellen könnt. Ja, dafür hat das Ding eigentlich alles drin, was man sich wünschen kann, was eben Helligkeiten anbetrifft. Und somit kann das Display optimal stromsparend gesteuert werden. Die ganzen Profile, die kann man sogar noch abspeichern, Backup machen auf SD, so dass man eben, dass einem diese Einstellungen nicht verloren gehen, auf keinen Fall. Und ich finde das einfach sehr, sehr cool. Und deswegen die App der Woche, Lux, LUX. Übrigens auch die Free-Version, keine Werbung oder sonstiges mit drin. Nur eben die Vollversionen, und eben die Vollversion bietet eben noch mehr Möglichkeiten zum Einstellen. Gut, das war's dann wieder für heute von am Amcast. Ja. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder eigene Artikel, gesprochene Artikel mal schicken wollt, oder auch nur schriftlich und ich lese vor, ja, kein Problem. Ancast gibt es auf Google Plus, Ancast Community, einfach oben Google Plus eingeben und Entschuldigung, einfach oben bei Google Plus Ancast eingeben, und dann könnt ihr die Ancast Community sehen. Oder ihr schickt das Ganze per E-Mail an rio@zenetcasts.com. rio@zenetcasts.com, RYO. Und die ganzen Links jetzt hier heute von der Sendung und weitere Informationen findet ihr unter ancast.zenetcasts.com. Immer da an die Mehrzahl denken, zenetcasts.com mit S hinten dran. Ja. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!